Abschnitt 3 von Johann von Otto Roquette. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Caroline. Abschnitt 3. Die schon länger werdenden Herbstabende suchte sich die Familie durch Musik, Vorlesung und Gespräche genussreich zu machen. Hildegard war sehr geschickt auf dem Klavier und sang mit schöner, wohlgebildeter Stimme. Das Fortepiano stand im Zimmer ihres Vaters. Der Teetisch wurde vor das Lager des Grafen gerückt und der Kranke vergaß alle Schmerzen, wenn er das anmutige Mädchen bald wirtlich, bald künstlerisch walten sah. Zum Vorlesen musste sich oft auch Johann bequemen. Heimlich nahm er die Bücher, aus welchen gelesen wurde, mit, um sich vorzubereiten und sich vor seinen Zuhörern keine Schande zu machen, und bald gab man das Amt des Vorlesers ganz und gar in seine Hände. Aber wie tief hatte er dabei seine mangelhafte Bildung zu beklagen, wie betrübte er sich über die lange, leere, unbenutzte Zeit, welche ihn so viel aus seinen Schuljahren hatte vergessen lassen. In manchen Stunden empfand er diesen Mangel so tief, dass ihm das Glück der Gegenwart völlig dadurch entrückt ward. In solcher Bekümmernis schritt er einst durch den Garten, wo er in den verwilderten, nun schon blätterlosen Gesträuchen eine Bank entdeckte, auf die er sich niederließ. Er hatte erst am Abend vorher Gelegenheit gehabt, Hildegards Geist, ihr ruhig richtiges Urteil bei der Lektüre zu bewundern. Er hatte ihrem Gesange zugehört, bei dem er in ein Gemisch von Entzücken und Andacht versunken war, und lebhaft stand in diesem Augenblicke die Gestalt des Mädchens mit all ihrer Anmut, mit all ihren Vorzügen vor seiner Seele. »Was kann ich diesem liebenswürdigen, vollkommenen Geschöpf sein?« dachte er. »Sie, die jeden Anspruch auf das Schönste und Beste machen darf, sie kommt aus einer glänzenden, genussreichen Welt in meine Einöde und gießt eine Fülle der Güte und Nachsicht über mich aus. Trotz dieses hohen Glückes, wie unglücklich bin ich, dass ich nichts gelernt, meinen Geist nicht dem ihren ebenbürtig gemacht habe.« Immer tiefer bohrten solche Regungen sich in sein Herz, und Scham und Reue kamen dazu, ihn aufs Tiefste zu demütigen. »Und wenn sie nun fortgeht«, dachte er weiter, »das Haus leer und der Wald, den ich mit ihr durchstreifte, öde wird, wie soll ich dann leben und die alte Einsamkeit ertragen, nachdem ich das Glück des Beisammenlebens gekostet habe? Ihr in die Stadt folgen. Ich bin ein roher, unwissender Mensch, dessen Bekanntschaft ihr überall zu Schande gereichen würde. Wer zeigt mir einen Weg, mich ihrer würdig zu machen?« Trostlos stützte er den Kopf auf den Arm, als er leichte Tritte vernahm und ein farbiges Gewand durch die blätterlosen Zweige erblickte. Hildegard kam den Gang herunter. Rasch erhob sich Johann und schritt auf sie zu. »Wo stecken Sie, Vetter?« rief sie ihm entgegen. Aber befremdet über den Ausdruck seines Gesichtes, fuhr sie fort: »Was fehlt Ihnen? Sind Sie krank?« Johann schwieg verwirrt. »Sie machen mir Angst, lieber Vetter, so reden Sie doch.« Johann sah ihr offen besorgtes Antlitz und fand die Sprache wieder. »Ach, teure Cousine«, rief er, »ich dachte an die Zeit, wo Sie nicht mehr hier sein werden, und weiß nicht, was dann aus mir werden soll. Sie haben mir alles Schöne der Welt auf einmal gezeigt, um es dann auch auf einmal wieder mit sich zu nehmen und mich die Trostlosigkeit meines Lebens erst recht fühlen zu lassen.« Er wollte weitersprechen, da musste er seine Natur plötzlich überwältigt sehen, und der große, starke Johann brach in heftige Tränen aus. Ein leichtes Rot überflog Hildegardens Antlitz, sie schlug die Augen einen Augenblick zu Boden, dann aber sah sie ihn klar und mit hellen Augen an. Johann, sagte sie, die Tage, welche ich hier verlebt habe, sind mir durch ihre Gesellschaft angenehm und schön, ja, sie sind mir noch mehr als das geworden. Sie, Vetter, hatte man mir schwer verlästert, und ich fand einen wackeren Freund und Verwandten in ihnen. Sie haben in edelster Weise die Verstimmung gegen meinen Vater bekämpft, dafür bin ich ihnen ewig dankbar. Was von unserer Familie ihnen bisher Unrecht geschehen ist, das werde ich gut zu machen suchen. Hier gebe ich ihnen meine Hand darauf, dass ich nicht von hinnen gehe, ohne dass sie volle Genugtuung erhalten. Bei den letzten Worten errötete sie noch einmal leicht, Johann aber beugte sich auf ihre Hand nieder und bedeckte sie mit Küssen. Da hörte man einen Wagen auf dem Wege daherrollen, und schweigend trennten sich beide. Johann von einem heiligen Schauer erfüllt, Hildegard mutig und fest, im Antlitz den Ausdruck einer glücklichen Zuversicht. Eugen von Alden war zum Besuch gekommen und hatte auf die Nachricht der erfreulichen Besserung seines Oheims zwei Offiziere, seine Freunde, mitgebracht. Indem er aus dem Wagen stieg, gab er die Weisung, den mitgebrachten Korb Champagner in Acht zu nehmen. Mit großer Zärtlichkeit bewillkommnete er seinen Oheim. Dieser empfing ihn herzlich, Hildegard heiter wie immer. Der Majoratsherr erzählte viel und mit guter Laune, die Gäste fühlten sich ungebundener auf dem Lande, und dem Grafen war diese Unterbrechung, die einen lebendigeren Ton in seine Einsamkeit brachte, etwas Erwünschtes. So ging der Nachmittag mit Unterhaltung schnell dahin, und der Abendtisch wurde durch den Champagner glänzend belebt. Doch hatte Eugen gleich anfangs einige Verwunderung zu verbergen, was ihm mit der Zeit immer schwerer wurde. Hildegard nämlich schien es sich zur Pflicht gemacht zu haben, den Waldmenschen durch Fragen oder auf sonstige Weise in den Mittelpunkt der Unterhaltung zu ziehen. Ja, sie schien eine besondere Freude daran zu haben, dass ihr Schüler sich gut präsentiere. Johann seinerseits hatte bereits einige gesellige Festigkeit gewonnen. Der Graf stand mit ihm auf dem Fuße verwandtschaftlichen Verkehrs, ohne ihn gerade besonders auszuzeichnen. Eugen traute seinen Augen und Ohren nicht. Welch eine Verwandlung war in seiner Abwesenheit vorgegangen! Die kleinen Dienstleistungen, zu welchen Johann sich seiner Cousine erbot und welche dankbar angenommen wurden, erfüllten ihn erst mit Missmut, bald aber mit wachsender Eifersucht. Der Champagner tat das Seine, ihn aufzuregen. Er suchte seine Empfindungen unter einer übertriebenen Lustigkeit zu verstecken, in welcher er der Flasche im Übermaße zusprach. Als aber Johann in einem kleinen Auftrage Hildegardens das Zimmer verließ, war Eugen seines Zornes nicht mehr Herr. Er sprang auf und folgte seinem Bruder. »Halt«, rief er ihm zu, »hier geblieben und Rede gestanden. Wer gibt dir das Recht zu einer solchen Vertraulichkeit gegen Hildegard?« Johann stutzte. Er sah einen Auftritt aus seinen fernen Knabenjahren erneuert, aber ein edler Einfluss hatte ihm Fassung und Ruhe gegeben. »Die Verwandtschaft«, entgegnete er, »gibt mir das Recht, und ich darf es mir nehmen, wo es mir nicht verweigert wird.« »Hüte dich, Mensch«, rief Eugen, nur noch aufgebrachter über diese Antwort. »Ich leide dich nicht auf meinen Wegen, und hast du die Frechheit, ihn mir hier zu kreuzen, so nimm dich vor meinem Zorn in Acht.« »Deinen Zorn fürchte ich nicht«, sagte Johann, »noch habe ich von dir Bestimmungen über meine Handlungen zu empfangen. Beginne nicht von neuem Verwirrungen, die sich hier inzwischen gelöst haben. Hildegard ist mir teuer.« Er sprach nicht weiter, denn eine völlige Selbstvergessenheit schien über den Majoratsherrn gekommen zu sein. Er packte seinen Bruder wütend bei der Brust mit dem lauten Ausruf, »Nichtswürdiger Bube!« Johann wich zurück und hielt ihn in kräftiger Überlegenheit von sich ab und bei den Armen fest. »Eugen«, rief er mit gedämpfter Stimme, »bedenke, was du tust und in wessen Nähe du dich gegen mich vergehst.« Mit diesen Worten ließ er seinen Bruder los und eilte die Treppe hinunter. Die Gesellschaft hatte bei dem Hinausgehen Eugens nichts Arges vermutet. Da tönte in eine plötzliche Pause des Gespräches von draußen der Ruf »Nichtswürdiger Bube« hinein. Man sah sich betroffen an. Hildegard war die Erste, die den Zusammenhang ahnte. Eugen trat ins Zimmer, bleich und entstellt von zorniger Aufregung, trocknete sich die Stirn mit dem Taschentuch und warf sich auf den Stuhl. »Was ist vorgefallen?« fragte der Graf. »Nichts«, entgegnete Eugen kurz. Es war spät geworden, und Eugens Freunde nahmen den Augenblick wahr, um zur Abfahrt zu mahnen. In dem richtigen Gefühl, dass Oheim und Neffe miteinander allein zu sein wünschten, verließen sie das Zimmer, um den Wagen zu besorgen. Auch Hildegard eilte hinaus, um sich von Johann das Vorgefallene erzählen zu lassen. Eugen und der Graf waren allein. »Was ist begegnet, Eugen?« fragte der Erstere. »Oheim, dieser Mensch muss aus dem Hause«, rief Eugen aufspringend. »Wer?« fragte der Graf befremdet. »Johann, dieser freche Bube, der sich gegen dich und Hildegard Freiheiten nimmt, die ihm niemals zugestanden werden dürfen. Er muss aus dem Hause«, wiederholte Eugen, indem er ein Wasserglas voll Champagner goss und den Inhalt hinunterstürzte. »Eugen, trink nicht mehr«, sagte der Graf, »sammle deine Fassung. Johann ist inzwischen in Beziehungen zu uns getreten, die ihm Rechte gestatten. Wir betrachten ihn als unseren Verwandten, erkenne in ihm deinen Bruder, oder hast du einen wichtigen Grund zum Zorne wider ihn?« »Oheim«, rief Eugen im Zimmer auf- und abschreitend, »konnten Sie die Vergangenheit dieses Menschen so ganz vergessen? Sie haben diesen rohen Bauer verwöhnt. Wagt er es doch sogar, Hildegarden mit Blicken anzusehen? Tod und Teufel, es gibt keinen Ausweg, als mich mit ihm zu schießen.« Der Graf erhob sich auf seinem Lager. »Eugen«, sagte er in strengem Tone, »wenn du mit diesem Gedanken umgehst, so sind wir auf ewig geschieden. Und sei überzeugt, dass ich selbst, krank und gelähmt, wie ich hier liege, gegen eine solche Tat einschreiten würde. Das ist Wahnsinn oder äußerste Verhärtung der Herzen. Johann steht unter meinem ganz besonderen Schutz, das merke dir. Bewirke nicht, dass ich den Schutz, den ich bisher dir allein habe angedeihen lassen, ewig bereuen muss.« Eugen fuhr fort, mit hastigen Schritten das Zimmer zu durchmessen. Oheim und Neffe schwiegen einige Minuten. Die Gäste kamen, man nahm unter dem Einfluss der Verstimmung einen unbequem höflichen Abschied und der Wagen rollte davon. Die Lustigkeit des Abends war mit einem Misston zu Ende gegangen. Seit 4 Wochen hatte ein ruhig, schönes Familienleben unsere Freunde im Forsthause umschlossen, heute war ein klaffender Zwiespalt hineingerissen worden. Hildegard erzählte ihrem Vater, bleich und wie zerschmettert, den einfachen Verlauf des Auftrittes, wie sie ihn von Johann vernommen hatte. Johann erschien nach einer Weile, um seinen Verwandten gute Nacht zu wünschen. »Mein lieber Neffe«, sagte der Graf, indem er ihm die Hand entgegenreichte, »sei du großmütig und vergiss, was geschehen ist. Lass mich nur auf den Beinen sein, und es soll alles anders werden.« Am nächsten Morgen erhielt der Graf einen Brief, der ihm neue Unannehmlichkeiten brachte. Auf einem seiner Güter waren der Ober- und Unterinspektor schnell hintereinander gestorben, und der neue Beamte, welchen Eugen besorgt hatte, konnte einiger Verwirrungen, welche ausgebrochen waren, nicht Herr werden. Er bat um dringende Abhilfe, widrigenfalls er seinen Platz verlassen müsse. Der Graf war in großer Verlegenheit. Noch gestern würde er unbedingt Eugen gebeten haben, dort seine eigene Person zu vertreten, heut aber verwarf er diesen Ausweg. Der Verdruß, welchen der Majoratsherr ihm gemacht hatte, bewirkte, daß Johann ihm in kurzen Stunden um so näher trat. Er sah die Notwendigkeit, die Hilfe eines anderen in Anspruch zu nehmen, und da er in der Erscheinung seines jüngeren Neffen eine ausdrucksvolle Persönlichkeit fand und ihm Festigkeit und Entschiedenheit zutraute, ließ er Johann zu sich rufen. Er stellte ihm die Sachlage dar und beauftragte ihn, an seiner Statt die Ordnung herzustellen. »Du wirst«, sagte er, »durchaus als Vertreter meiner eigenen Person dort auftreten. Mit den Spezialitäten des Geschäfts, die dir fremd sind, hast du natürlich nichts zu tun. Ich gebe dir Briefe an meinen Advokaten in der Stadt und andere, die mir neue Beamte besorgen sollen, mit. Bis diese angekommen sind, bitte ich dich, auf dem Gute zu bleiben und dich dort als Herr zu benehmen. Was sonst dazu nötig ist, wird meine Sorge sein. Ich habe das Vertrauen, dass du dich mit Eifer und Erfolg diesem Geschäft unterziehen werdest.« Johann war im höchsten Grade beglückt über dieses Vertrauen. Schon nach einigen Stunden war er reisefertig. Die Hoffnung, neben dem Geschäft ein Stückchen von der Welt zu sehen, versetzte ihn in freudige Aufregung. Zwar deuchte es ihm nichts Geringes, Hildegard vielleicht auf lange Zeit entbehren zu müssen, doch stand die Gewissheit des Wiedersehens als ein leuchtendes Ziel vor seiner Seele. Die Briefe des Grafen waren geschrieben, auch Hildegard vertraute ihm einige Aufträge zur Besorgung an. Der Oheim gab ihm herzliche Glückwünsche mit, Hildegards Augen glänzten vor Freude, und so reiste er ab. Seit 10 Jahren war es die erste Reise aus seinem Walde. Die Verwicklungen, welchen Johann entgegenging, waren bei weitem schwieriger, als er erwartet und der Graf sich klar gemacht hatte. Grenzstreitigkeiten waren eingetreten, der neue Verwalter hatte auf fremdem Grunde Holz schlagen lassen, verwickelte Prozesse standen in Aussicht. In der Fabrik und in der Brennerei musste für neue Arbeiter gesorgt werden. Zwischen den Leuten beider Anstalten war es zu einem Konflikt gekommen, der mit blutigen Köpfen geendet hatte. Die Schlimmsten waren zwar bereits weggeschickt worden, aber die Eifersucht dauerte fort und musste mit Gewalt in Schranken gehalten werden, was umso schwieriger war, da sich auch schon die Werkführer von dem Parteihass hatten anstecken lassen. Johann hatte vollauf zu tun. Freilich machte ihn seine Unkenntnis der Verhältnisse oft ratlos, doch suchte er sich in einer fast täglichen Korrespondenz mit dem Oheim zu unterrichten, sowie auch durch den Advokaten, der selbst Gutbesitzer war, zu belehren. Er scheute keine Mühe noch Arbeit, und das Bewusstsein, auch für Hildegard zu schaffen, gab ihm Eifer, Kraft und Ansehen. Oft hatte er in der Stadt zu tun, lernte Menschen kennen und mit ihnen umgehen und gönnte sich, von seinem Oheim brieflich dazu aufgefordert, auch zuweilen eine Zerstreuung. Er besuchte das Theater und auf Hildegards Veranlassung einige Familien ihrer Bekanntschaft. Auch seinen Bruder zu besuchen hatte er mehrmals den Versuch gemacht, ihn aber nicht getroffen. Auf der Straße war ihm derselbe einmal begegnet, hatte ihn verwundert flüchtig angesehen und ihn ohne Gruß stehen lassen. Die Tätigkeit auf dem Gute war eine vielverzweigte und unter den gegenwärtigen Umständen nicht eben geisterquickende. Das viele Neue aber, was sie unserem Helden bot, die verschiedenen Fächer menschlicher Tätigkeit, welche er überblickte, wirkten anfangs erregend auf ihn, und wenn sich dies auch bald verlor, so ersetzte das Pflichtgefühl ihm das Interesse. So kam es, dass er mehr übernahm, als er gerade ausdrücklich beauftragt war. Über alles suchte er sich Aufklärung zu verschaffen, um im nötigen Falle selbst tätig handeln zu können. Und wenn er den Tag über in den Bürostuben, in den Wirtschaftsgebäuden und wo er es immer nötig fand, seine Pflicht getan hatte, dann fand ihn der späte Abend noch tätig bei Arbeiten, die er sich selbst auferlegte. Das Wohnhaus des Guts war äußerlich einfach, unscheinbar und nicht geräumig, aber im Inneren allen Anforderungen eines behaglichen Junggesellenlebens, wie der Graf es führte, entsprechend. Johann fand eine reichhaltige Büchersammlung vor und setzte jene Leseabende der Familie, die ihm lieb geworden waren, auf eigene Hand fort. Ihn überkam ein solcher Drang, seiner Familie Ehre zu machen, dass er die ganzen Nächte hätte zu Hilfe nehmen mögen, um sich Kenntnisse zu verschaffen. 6 Wochen waren auf diese Weise vergangen, der November neigte sich unter Stürmen, Regengüssen und Nachtfrost zu Ende. Wie mochte es draußen im einsamen Waldhause aussehen? So dachte Johann, als er durch den Garten ging und seinen Fuß die feuchten, abgefallenen Blätter aufwühlte. Seine Zeit war um, die neuen Beamten hatten auf dem Gute ihre Tätigkeit begonnen und er sollte heimkehren. Die Nachrichten über seines Oheims Befinden waren befriedigend, er konnte am Stocke schon täglich eine kleine Strecke ausgehen. Die Nähe seiner Übersiedlung nach der Stadt war damit ausgesprochen und Johann schauderte bei dem Gedanken, nach kurzem Wiedersehen allein in seinem Walde zu bleiben. Er packte seine Sachen, um am nächsten Morgen abzureisen. Da erhielt er noch einen Brief von seinem Oheim. Derselbe sprach ihm nochmals seine Billigung alles dessen, was er geleistet habe, sowie seine Freude über das baldige Wiedersehen aus und fragte schließlich nach Eugen, der die ganze Zeit über nicht eine Silbe von sich habe hören lassen. So beschloss Johann denn, auf der Rückreise noch einen Tag in der Stadt zu verweilen, um seinen Bruder aufzusuchen. Er fand ihn auch diesmal nicht, es hieß, er sei zu einer großen Jagd in der Umgegend geladen. Unverrichteter Sache reiste unser Held weiter. Es war ein kalter, sonniger Tag. Die 8 Stunden seiner Fahrt währten ihm aber zu lang, bis er seinen Föhrenwald wieder sah. Endlich rauschten die Wipfel der alten Bäume über seinem Haupte. Hier kannte er auf Schritt und Tritt jeden Stamm, er konnte sich's abzählen, wie lange es noch bis zum Forsthaus zu fahren habe. Immer lauter schlug sein Herz, wie einen Freudentaumel empfand er die Erwartung des Wiedersehens. Da gewahrte er auf dem Weg in der Entfernung 2 Gestalten. Er erkannte diejenigen, die ihm die teuersten waren. Er stand auf und winkte mit dem Tuche, er hieß den Kutscher die Pferde antreiben, und endlich, als er nahe genug war, sprang er aus dem Wagen und ihnen entgegen. Mit lautem Freudenrufe flog Hildegard auf ihn zu und hing an seinem Halse. Er presste sie an seine Brust und bedeckte ihren Mund mit seinen Küssen. Dann riss sie sich los und führte ihn ihrem Vater zu, der langsam, aber mit offenen Armen ihm entgegenkam. Alles Fremde und Entfremdete war zwischen ihnen niedergerissen, es war eine Stunde des vollkommensten Glückes. Nachdem man sich nach Hunderten von Fragen und Antworten behaglich im erwärmten Zimmer zusammengesetzt hatte, ließ der Oheim seine Blicke mit Wohlgefallen auf seinem Neffen ruhen, der ihm in der modisch gewählten städtischen Kleidung auch äußerlich den besten Eindruck machte. »Junge«, sagte er, »was ist mit dir vorgegangen? Du scheinst mir gewachsen und breiter geworden und hast ein Ansehen wie...« »Ein Rittmeister. Und was der Mensch für Bewegungen hat, hast du dir etwa einen Unteroffizier und einen Tanzmeister heimlich aus der Stadt kommen lassen?« Man lachte und war guter Dinge. »Das beiseite«, fuhr der Graf fort, »du hast dich wacker benommen und bist mir ein lieber, braver Freund geworden.« »Und wie viel habe ich Ihnen durch dieses Vertrauen zu verdanken?« entgegnete Johann. »So viel neue Verhältnisse wurden mir dadurch eröffnet. Ich musste denken, mir Kenntnisse verschaffen, mit Menschen umgehen lernen und das alles so schnell und unbedingt, dass meine träge gewordene Natur wie mit einem Ruck aus sich selbst und in eine bessere Sphäre versetzt wurde. Ich fühle, dass ich jetzt erst zu leben angefangen habe. Der Oheim hatte inzwischen Beobachtungen eigener Art gemacht. Das immer lebhaftere Interesse seiner Tochter für Johann war ihm in den letzten Wochen deutlicher entgegengetreten und hatte ihm zu großen Bedenklichkeiten Gelegenheit gegeben. Seinem einzigen Kinde hätte er einen Gatten gewünscht, der vor der Welt eine glänzende Rolle spielte. Die Neigung zu seinem Neffen wollte ihm nur schwer gefallen, und er hegte die stille Hoffnung, sich in der Heftigkeit derselben zu täuschen. Als er aber jenen Empfang Hildegards mit angesehen, wusste er genug, und indem er selbst Johanns Erscheinung mit Befriedigung betrachten konnte, war sein Entschluss gefasst, das Unabwendbare lieber zu beschleunigen als zu verzögern. Er ging unter einem Vorwande aus dem Zimmer und ließ die Glücklichen allein. »Hildegard«, begann Johann, »du gehst nun bald von hinnen.« »Du gehst mit uns«, entgegnete das Mädchen, »oder ich bleibe bei dir.« Und Johann umschlang die Geliebte und war der glücklichste der Menschen. Was weiter geschah, ist in ein paar Worte zu fassen. Eugen von Alden reiste, nachdem ihm der Oheim die Verlobung Johanns und Hildegards meldete, sofort nach Paris, wo er bis nach der Verheiratung seines Bruders blieb. Er schien sich jahrelang ganz von seinen Verwandten losreißen zu wollen, und erst in späteren Jahren gelang es den vereinten Kräften der Glücklichen, wenigstens ein anständiges äußeres Verhältnis anzubahnen. Johann kam als Gatte Hildegardens in den Besitz der Güter seines Oheims und erhielt dadurch eine glänzende Genugtuung für frühere Kränkungen. Das romantische Schloss kam nicht zur Ausführung, wohl aber nach dem Tode des alten Brand ein neues, nettes Forsthaus, in welchem sich ein Kreis von glücklichen Menschen in jedem Sommer einige Wochen versammelte. Ende von Abschnitt 3. Ende von Johann von Otto Roquett. Aufgenommen von Caroline in Groningen in den Niederlanden im August 2016. Danke fürs Zuhören.